Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 9. März 1790. Mit jedem Posttage habe ich immer der Nachricht von deiner Verbindung entgegengesehen, und vorgestern ist sie endlich angelangt. Nochmals meinen herzlichen Glückwunsch, auch zu der Art, wie die Feierlichkeit selbst vor sich gegangen ist, dass ich dich jetzt in der neuen Lage zu sehen wünschte, brauche ich dir nicht zu sagen. Schreib mir ja ausführlich darüber, sobald du völlig zur Ruhe bist. Was du vom Koadjutor schreibst, hat manche alte Plane in meinem Kopfe wieder aufgeweckt. Ist er der Mann, den ich mir in ihm denke, so kann durch ihn vielleicht einst die Idee unseres erneuerten fünffachen Beisammenseins realisiert werden. Noch wage ich kaum, mir dieser Aussicht lebhaft zu denken. Rechne auch du nicht zu viel auf diesen Mann. Der Antritt der Regierung ist ein gefährlicher Zeitpunkt und doppelt für eine gewisse poetische Denkart. Alle Schwierigkeiten scheinen unbedeutend, weil man sich nie die Mühe nahm, sie zu untersuchen. Listige Geschäftspedanten wissen alsdann bald tausend Steine des Anstoßes in den Weg zu legen. Man erschreckt über die Schreckbilder, die von allen Seiten emporsteigen und von denen man nie geträumt hatte. Dann ist es leicht, auf zwei Abwege zu geraten: neronischen Trotz oder träge Resignation, die sich für höhere Kultur ansieht und sich der Wärme für alles Große und Schöne als jugendlicher Aufwallungen schämt. Im letzteren Falle vergisst man leicht die Menschen, für die man sich ehemals noch so sehr interessierte. Wohl uns, wenn unsere Erwartungen durch diesen Mann nicht getäuscht werden. M. und D. grüßen dich schönstens und wiederholen ihre Glückwünsche. D. wird dir gern die verlangte Kopie schicken. Bei uns ist nichts vorgefallen. Meine Hoffnungen aufs Appellationsgericht scheinen immer sicherer zu werden, doch kann sich die Entscheidung noch ein Vierteljahr wenigstens verzögern. Ich schreibe dir nächstens mehr und weniger zerstreut. Jetzt nur noch eine Anfrage. Ich weiß einen brauchbaren Mitarbeiter für dein Memoir, der sich dieser Arbeit gern unterziehen würde. Es ist nicht Hase, sondern der Herr von Funk, von dem ich dir neulich geschrieben habe und der unter den hiesigen Menschen jetzt mein liebster Umgang ist. Er ist des Französischen, Englischen und Italienischen mächtig, und sein deutscher Stil ist, wie man aus seinen flüchtigen Exzerpten aus Gibbon beurteilen kann, sehr zu diesem Behuf zu brauchen. Auch liebt er die Geschichte und wird sich nicht verdrießen lassen, wo erläuternde Noten nötig sind, auf der hiesigen Bibliothek nachzuschlagen. Übrigens hat er Kopf und Geschmack und viel Bescheidenheit dabei, jede Kritik zu benutzen. Hast du schon über den Joinville disponiert? Zu diesem hätte er jetzt am meisten Lust und kann hier die gute Ausgabe von Ducange gebrauchen. Oder willst du ihm den Villers-Douin oder den Boucicault geben, sein Stil ist edel, korrekt und gedrungen. Über die Bedingungen werdet ihr leicht einig werden. Schreib mir indessen darüber bestimmt, was du den andern Arbeitern gibst. Er wird nicht mehr verlangen, aber er verdient auch gewiss nicht weniger. Seinen Namen will er nicht genannt haben. Er ist Offizier und es könnte ihm hier nachteilig sein. Lebe wohl, dein K. 1000 Empfehlungen an deine Gattin und ihre Schwester. Die Inlage an Müller ist bestellt.